Trop kann ja hier, kann jetzt ganz gut. Ein jetzt muss ich in Jörg und die Tür gehen. Jetzt muss ich in Jörg und die Tür Thank you. Pacheco! Pacheco! Sean Venturi Gunfoy! Sky Soul and Sky! Sky Soul! Glock Soul! Thank you. Thank you.